In einer Zeit, in der die Werte kein Gewicht haben, die Lügen überwiegen, nur noch wenige Gesicht waren, beweise ich mir, dass Ehre jene Tugend meines Lebens stellt, dass wenn man weiter aufrecht steht, die Wahrheit aus dem Nebel fällt. Gemeinschaft ist heute nichts mehr wert, weil Ehrlichkeit verstorben ist. Das Aufrechtstehen wie Männer, das Dilemma, weil wir verdorben sind durch Medien, die uns eintrichtern, dass falsch mal schnell zu richtig wird. Naturgesetze außer Kraft, dass freies Denken nichtig wird. Mainstream-Wahnsinn, der uns längst besessen macht wie Kokain. Im Hintergrund der Trickheit, dass wir besser nie vom Sofa fliehen. Sind Politiker verlogener Haufen und die Versprechen, die sie gaben, nur belogen zu tausend. Liegen im Koma zwischen Genderwahn und Kriegen. Diese miesen Typen schießen, weil sie Krisen so sehr lieben. Können Gesetze verschleppen, der Hut und Plan, die Pläne, die sie schmieden. Das ist alles so gestört, wir sind nichts wert für sie wie Fliegen. Ich bin aufgewacht, Kraftstein wird missbraucht, das ist ein Atombomb im Lager. Das hier ist Deutschland, USA, Verbund, der Sohn und sein Vater sind die Ressourcen. Kriege anhalten, Guantanamo, Gesetzesbruch, Irak. Voll zerbombt wurde, nur tausende zerfetzt durch Bush. Die ganze Welt gelähmt, wir wollen kein TTIP-Überwachungsstaat. Und bist du heute unehrlich, dann wirst du über Nacht zum Star. Einheitsbrei der Altparteien ist jede dort aufs Gleiche aus. Das Kapital regiert, ist jeder Einzelne auf Reichtum aus. Wir sind der Widerstand, draußen im Niemandsland. Die Zeit hat uns geformt, hier durchzublicken, fordert viel Verstand. Wir geben niemals auf das Gute, das an Siege glaubt. Invictus! Wenn wir fallen, stehen wir wieder auf. Wir sind der Widerstand, draußen im Niemandsland. Die Zeit hat uns geformt, hier durchzublicken, fordert viel Verstand. Wir geben niemals auf das Gute, das an Siege glaubt. Invictus! Wenn wir fallen, stehen wir wieder auf. Die Wurzeln werden vergessen, meine Ahnen soll ich leugnen. Doch bei meiner Ehre werd mich dem Fahrenkreuz nicht beugen. Ich bin standhaft, Invictus, geschnitten in mein Fleisch. Bist du mir Reichtum beweisen, zählt kein Geld, sondern dein Sein. Es interessiert mich nicht, wie viel du hast. Charakter ist, was zählt. Und glaub mir, das hier sind die Artefakte faktisch aus meinem Leben. Das ist einzigartig, wahrhaftig Meister seiner Klasse. Zwischen Schrift und Kunst belehrt, durch diese Reisen werde ich wachsen. Schiller inspirierte, als ich mit 11 Jahren Bach und Schubert lauschte. Als ich wie Waldi Schütz, Händel, Haydn und Schumann lauschte. Zwischen Nostradamus und Germania, das Magna der Antike von Finnland bis hin zu Adria. Bin Icarus, der Sohn Daidalos, Selbstlos für die Heimat. Wir zerschlagen unsere Fesseln zwischen Hutern und Geheimplan. Sind Kämpfer, auch die BRD wird Deutschland überleben. Jeder weiß es, keiner sagt was, darf kein Deutscher drüber reden. Ist der Austausch längst ins Rollen gebracht. Ihr seid Verräter, ihr habt Unheil übers Volk gebracht. Geisteskrank und voll durchdacht. Medienmanipulation, sie suggerieren Feindbilder. Antideutsche Abschaum, aber leider habt ihr keinen Schimmer. Ich sitz bei Kerzenlicht und forme mein Verstand. Deutschland gibt dich jetzt nicht auf, sitz an der Formel für das Land. Ich schärfe den Sinn und bilde mich, studiere Zeit, Gäste und die Mythen. Lese Bücher über Resilienz und Steigerung der Psyche. Rammstein wird missbraucht, das ist ein Atombomb im Lager. Das hier ist Deutschland, USA, Verbund, der Sohn und sein Vater sind die Ressourcen. Kriege anhalten, Guantanamo, Gesetzesbruch, Irak. Voll zerbombt wurde, nur tausende zerfetzt durch Bush. Die ganze Welt gelähmt, wir wollen kein TTIP-Überwachungsstaat. Und bist du heute unehrlich, dann wirst du über Nacht zum Star. Einheitsbrei der Altparteien ist jede dort aufs Gleiche aus. Das Kapital regiert, ist jeder Einzelne auf Reichtum aus. Wir sind der Widerstand, draußen im Niemandsland. Die Zeit hat uns geformt, hier durchzublicken, fordert viel Verstand. Wir geben niemals auf das Gute, das an Siege glaubt. Invictus! Wenn wir fallen, stehen wir wieder auf. Wir sind der Widerstand, draußen im Niemandsland. Die Zeit hat uns geformt, hier durchzublicken, fordert viel Verstand. Wir geben niemals auf das Gute, das an Siege glaubt. Invictus! Wenn wir fallen, stehen wir wieder auf.